Lektion 3. Text 4. Wie groß ist das Bett? Wo finden wir bitte Schlafzimmermöbel? Schlafzimmer und Küchenmöbel sind im ersten Stock. Fahren Sie am besten mit dem Aufzug. Der ist da hinten links. Dankeschön. Gibt es da auch Wohnzimmertische? Wohnzimmermöbel, Couchgarnituren, Sessel und Lampen sind hier unten im Erdgeschoss. Jetzt schauen wir uns erstmal die Schlafzimmer an. Hast du auch die Maße dabei? Ja, sicher. Jetzt komm. Da hinten das Schwarze. Das ist doch toll. Was ist das für ein Holz? Das ist Teak lackiert. Ein ausgesprochen schönes. Wollen Sie sich das Schlafzimmer mal näher anschauen? Oh ja, gerne. Na ja, ich weiß nicht. Das ist doch sicher sehr teuer. So ganz billig ist es nicht, aber für die Qualität ein sehr günstiges Angebot. Was kostet es denn? Moment, da muss ich im Katalog nachschauen. Ah ja, hier ist es. 7.865 Mark. Wie gesagt, ein sehr günstiges Angebot. Nein, das ist uns zu teuer. Haben Sie keine billigeren? Doch, natürlich. Was möchten Sie denn ausgeben? Wir dachten so um die 5.000. Eher 4.000. Jetzt lass uns doch erst mal sehen, was es gibt. Guck mal da, das weiße Schlafzimmer, das ist doch schön. Du findest weiß doch schön, Elisabeth. Ja, das ist wirklich toll. Und was kostet das? So um die 5.000, glaube ich. Moment bitte. Ja, 5.495 Mark. Das geht. Und wie groß ist das Bett? Da können Sie wählen. Das Bett hier ist 188 cm breit und 207 cm lang. Welche Größe gibt es denn noch? Sie können es auch als französisches Bett haben. 150 mal 200 cm. Nein, das ist zu klein. Wir möchten schon ein großes Bett. Ja, ja, in unserem Alter braucht man halt Platz. Und der Schrank, wie hoch ist der? Der ist 213 cm hoch. 213 cm. Ist das nicht ein bisschen zu hoch? Ich denke, du hast die Maße dabei. Ist ja gut. Ja, hier sind sie. Wissen Sie, wir wohnen im Dachgeschoss. Da sind die Zimmer nicht so hoch. Aber 213 cm, ja, das geht. Und wie breit ist der Schrank? Das kommt darauf an. Der Schrank hier ist 240 cm breit. Sie können ihn aber auch 160 breit haben oder 320. Das sind immer Elemente von 80 cm. Ah, das ist praktisch. Da können wir noch eins dazu nehmen. Da haben wir endlich Platz für alles. Also, das große Bett und drei Schrankelemente. Drei? Nein, vier. Wir haben doch genug Platz für vier, Walter, oder? Ja, das schon. Ich würde sagen, wir überlegen es uns nochmal. Schönen Dank für Ihre Bemühungen. Die Wohnzimmertische sind doch im Erdgeschoss, nicht wahr? Ganz richtig. Sie fahren am besten mit dem Aufzug. Der ist dahin.